Zum Tag des leuchtenden Sterns, dem Geburtstag von Kim Jong-il, bezeigten ihm die leitenden Funktionäre des Staates am 16. Februar im Sonnenpalast Gumsusan Hochachtung. Zugegen waren dabei Kim Jong-nam, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des Setka der Partei der Arbeit Koreas und Vorsitzender des Präsidiums der obersten Volksversammlung der TVJK, Park Bong-ju, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des Setka der Partei der Arbeit Koreas, stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVJK und Vorsitzender des Kabinetts der TVJK und weitere leitende Funktionäre des Staates, der Vorsitzende einer befreundeten Partei, die Mitglieder des zentralen Leitungsorgans in der Stadt Pyongyang und die Mitarbeiter der Ministerien und zentralen Institutionen. Vor den Statuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il lagen ein Blumenkorb im Namen des obersten Führers der Partei, des Staates und der Armee Kim Jong-un, des Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der DEVJK und obersten Befehlshabers der Koreanischen Volksarmee und ein Blumenkorb im gemeinsamen Namen des ZK und der Zentralen Militärkommission der Partei der Arbeit Koreas und des Komitees für Staatsangelegenheiten der DEVJK. An den Statuen von Kim Il-sung und Kim Jong-il wurde ein Blumenkorb im gemeinsamen Namen des Präsidiums der obersten Volksversammlung der TVJK und des Kabinetts der TVJK niedergelegt. In der Halle für ewige Seligkeit, wo Genosse Kim Jong-il mit Antlitz zu seinen Lebzeiten aufgebahrt ist, verneigten sich die Teilnehmer ehrerbietig vor ihm. Sie besichtigten die Räume für die Aufbewahrung von PKW, Motorwagen, Schiff- und Zugwagen, die Kim Jong-il bis zur letzten Zeit seines Lebens bei Vorortanleitung und Auslandsreise benutzt hatte. An demselben Tag besuchten auch viele Angehörige der Volksarmee, Werktätige aller Kreise und Schichten den Sonnenpalast Gumsusan, wo Kim Jong-il mit Antlitz zu seinen Lebzeiten aufgebahrt ist, und bezeigten ihm ihre Hochachtung.